Spezielle Session. Herzlich willkommen zusammen, den geheimen Start-Track, den gibt es jetzt immer bei Facebook. Ich habe heute mal, Entschuldigung, dort 5 Minuten früher gestartet, um schon Fragen einzusammeln. Es sind exakt irgendwie 0 Fragen da gekommen, soweit ich das sehe. Ja. Aber ich habe natürlich ein bisschen was in der Hinterhand. Herzlich willkommen zu Ask Oliver G. Freitag, Hashtag Freitags um 0900. Bisher funktioniert das ganz gut, dass ich zu dieser Uhrzeit auch zu Hause bin, weil es eher Kunden da noch nichts buchen und ich zu externen Barcamps nicht unterwegs bin. Und wenn ich um die Uhrzeit eher ganz brav in meinem Büro und kann eure Fragen beantworten. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, war eine Frage, die häufig gestellt wird und die gestern auch der Kunde gestellt hat. Da habe ich in Nördlingen bei einer Firma, die sich als deutlich größer herausgestellt hat, als ich mir das gedacht habe. Zitat: Ja, eigentlich sind alle Firmen in diesem Industriegebiet, gehören zu uns oder sind Töchter oder wie auch immer. Auch cool. Auf jeden Fall kam dann die Frage auf, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Posten? Und zwar, also es geht jetzt nicht um den richtigen Zeitpunkt zum Bloggen, sondern um den richtigen Zeitpunkt, um was in die Social Networks zu streuen. Da ging es jetzt konkret um LinkedIn, aber wir haben dann eigentlich auch über alle Plattformen geredet. Und das ist eine interessante Frage. Also einerseits gibt es natürlich Tausende von Infografiken, die dann sagen, also zum Beispiel auch bei HubSpot und so findet ihr eigentlich, wenn ihr wahrscheinlich Right Time und oder Post Time HubSpot googelt, findet ihr Zillionen von Auswertungen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, auf was optimiere ich denn eigentlich? Optimiere ich auf Sichtbarkeit, also dann, wenn die meisten Leute eingeloggt sind? Optimiere ich auf Click-through, also im Prinzip, je weniger Tweets zu einer bestimmten Zeit rausgehen, gehen wir jetzt mal von Twitter aus zum Beispiel, je weniger Posts zu einer bestimmten Zeit rausgehen, desto höher natürlich theoretisch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Tweet geklickt wird. Optimiere ich auf Sharing, also auch je weniger Tweets zu einer bestimmten Zeit da sind, desto eher die Chance, dass es geshared wird, desto niedriger natürlich eventuell die Chance. Also vielleicht weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, ob das korreliert, Anzahl der Logins und Anzahl der Tweets. Also ob dann, wenn die meisten Leute eingeloggt sind, auch die meisten Tweets sind. Weil ich so das Gefühl habe, dass die meisten Twitter-User zum Beispiel eher passiv sind und eher lesen als twittern. Also das heißt, die Frage ist immer, worauf will ich denn eigentlich optimieren? Ich persönlich würde immer auf Shares optimieren. Also kann ich auf die Art neue Leute erreichen, die mich dann wieder abonnieren. Dann ist natürlich auch die Frage, poste ich jetzt nur einmal oder poste ich mehrmals am Tag? Das heißt, muss ich jetzt alle optimalen Zeiten abgreifen oder kann ich vielleicht einen Mix machen zwischen Zeiten, wo viele Leute online sind und einen Mix und dort in diesen Mix noch Leute rein was reintun, so nach dem Motto, um welche Uhrzeit sind eigentlich besonders wenige Tweets da? Zum Beispiel, wann sind wenige Tweets da, je nachdem, wem man folgt, aber wenn man jetzt morgens um 6, 7, 8 oder vor allem zwischen 6 und 7 sein Twitter anguckt, dann sind noch nicht so viele Tweets da und dann gibt es auch viele Leute, die einfach irgendwie guten Morgen und ein Foto ihrer Kaffeetasse twittern. Also etwas, was jetzt vielleicht mit einem Like mal bedacht wird, mit einem Herzchen, aber nicht zwingend mit einem Retweet. Hallo Annette. Also das heißt, die Frage ist immer, worauf optimiere ich? Dann gibt es Plattformen, die Sachen hierarchisieren oder featuren, die viel Interaktion hatten. Also sowohl Twitter, da wird inzwischen eingeblendet, was man verpasst hat, während man nicht da war, als auch bei Facebook, wenn jetzt da irgendein Artikel viel Interaktion oder ein Post viel Interaktion hatte, dann kriegt man den auch noch Stunden später angezeigt. LinkedIn hat auch einen ähnlichen Algorithmus, der versucht, einem immer das Relevanteste anzuzeigen. Xing hat noch keinen Algorithmus. Da hört man zwar Gerüchte, dass da vielleicht experimentiert wird, aber bisher sieht man noch nichts. Und weiß auch nicht, ob das überhaupt passiert, keine Ahnung. Also das heißt, eigentlich fast alle Plattformen haben solche Ranking-Geschichten, die dafür sorgen, dass man auch etwas sieht, was hat. Insofern würde die, zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, der Thomas Hutter, Facebook-Experte, sagt, dass eben ist eigentlich bei vielen Plattformen vollkommen Banane, wann man das postet. Wenn es gut ist, dann wird es auch entsprechend anderweitig sichtbar. Jetzt gucke ich gerade mal, ob vielleicht unter meinem anderen Post hier irgendwelche Antworten da sind oder Fragen da sind. Ja, das ist das eine. Dann, wenn wir jetzt mal von der Facebook-Page ausgehen, man kann es auch einfach ausprobieren. Also ich habe zum Beispiel mal von unserem Gewerbeverein hier, das war jetzt nicht in dem Sinne, das war nur ein kleiner Job, haben die mir irgendwie 1000 Bilder an den Kopf geschmissen, haben gesagt, hier, poste mal. Ich hatte zu den Bildern keine Beschreibung, wusste auch bei vielen Bildern nicht, wer da drauf ist. Und habe es dann einfach auf die Gewerbevereinsseite in der Art gepostet, dass ich halt gesagt habe, okay, ich poste da einen kleinen Call to Action. Hallo Leute, kommt zum Gewerbevereins, zum zweijährigen oder ich glaube alle 3 Jahre machen wir so eine Ausstellung. Kommt zur Gewerbevereinsausstellung von dann bis dann, Eintritt frei, bla bla. Und habe das dann gepostet. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, glaube ich, von morgens um 6 oder 7 bis nachts um 2 und so in 1 bis 2 Stunden Abständen habe ich die Dinger vorab eingefüllt sozusagen. Und habe dann aber jetzt nicht im Nachhinein eine Statistik gemacht, wo die meiste Interaktion war, hätte ich vielleicht machen sollen. Aber so kann man natürlich, also wenn man einfach eine gewisse Form von Massen-Content, vielleicht auch mit dem gleichen Call to Action oder so hat, dass das alles vergleichbar ist, wenn man sowas mal ein paar Tage fährt, vielleicht mal 2 Tage unter der Woche und ein Wochenende lang, dann sieht man eigentlich, wo am meisten Interaktion ist. Grundsätzlich sagen wir mal bei Facebook zum Beispiel, dass man am Wochenende bei Business to Consumer mehr Leute erreicht oder auch Consumer to Consumer, da gibt es ja diese ganzen Gruppen mit Verkaufs- oder Verschenk-Postings und so, das würde ich eigentlich auch eher zum Beispiel am Wochenende einstellen, weil einfach die Leute da mehr Zeit haben, sich damit zu befassen, was da gerade bei Facebook wieder hochpoppt. Aber grundsätzlich A, ausprobieren, oder A, war eben, was gut ist, setzt sich sowieso durch, egal wann es gepostet ist, B, kann man sagen, ausprobieren, C, bin ich einfach manchmal ganz frech, also bei den Plattformen, wo ich es nicht timen kann, also zum Beispiel Xing, da sage ich, naja, zu dem Zeitpunkt, wo ich am Schreibtisch sitze und arbeite, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass die Leute, die vielleicht mit mir arbeiten wollen, zu dem Zeitpunkt auch am Schreibtisch sitzen und poste es halt dann. Weil ich jetzt nicht hergehe und morgens vorm Frühstück um 6 hier mich ins Büro schlurfe, um dann mal bei Xing was zu posten. Man könnte es mal ausprobieren, wie das funktioniert. Gut. Also das dazu. Jetzt gerade mal schauen. Also momentan habe ich hier keine Frage drin. Jetzt überlege ich gerade, ob gestern vom Workshop mir noch eine Frage, ob eine Frage auftaucht. Ja, zum Beispiel die Frage tauchte auf, wir hatten uns überlegt zu bloggen und haben überlegt, wir fangen jetzt erstmal bei LinkedIn an. Also erstens hat LinkedIn natürlich mit diesen Articles auch eine Plattform, auf der man sozusagen bloggen kann, wenn man möchte. Vielleicht kann man auch später die Artikel dann in den Blog rüber sichern, wenn sie jetzt nicht tagesaktuell sind. Aber in der Tat, also gerade bei Leuten, die mit mir reden und sich für Xing oder LinkedIn interessieren, habe ich so das Gefühl oder beziehungsweise kommen wir eigentlich sehr, sehr häufig an den Punkt, dass sich eigentlich als nächst sinnvolle Plattform, also entweder das andere Business-Netzwerk, also wer mit LinkedIn anfängt bei Xing, wer mit Xing anfängt bei LinkedIn, also dass sich das nächste Business-Netzwerk anbietet oder meistens eigentlich als nächste sinnvolle Plattform in der Tat ein Blog. Und zwar, wenn ich natürlich bei Xing oder LinkedIn irgendwie einen Wumms erzeugen will und wirklich Kompetenz zeigen will und so, dann führt eigentlich an Artikeln nichts vorbei. Und bei Xing könnte ich die jetzt momentan nur in Gruppen schreiben oder eventuell auf eine Business Page. Also das sind nicht die Firmenseiten, sondern sind noch spezielle Seiten, mit denen man einen Aspekt seines Business bewerben kann. Also auf eine Business Page, die haben aber, ohne dass man Geld ausgibt, so wie bei Facebook, auch eine sehr eingeschränkte Reichweite. Oder man kann es natürlich bei Xing, wenn man Artikel schreibt, kann man das in Gruppen reinschreiben. Wenn man aber solche Fachartikel schon schreibt, die ja eben Nutzwert haben sollen, wobei da habe ich jetzt gestern auch auf dem Weg oder bevor ich zum Kunden bin oder vorgestern Abend, habe ich eine coole Studie also zusammengefasst gelesen. Da ging es eben darum, ja, was nervt denn die Leute so an Firmenkommunikation online? Ist vielleicht auch eine spannende Frage. Und dann hieß es ja, Werbung nervt, also alles, was werblich ist. Aber was die Leute gut finden, sind drei Dinge. Und dann habe ich gedacht, okay, wie merke ich mir die jetzt? Dann habe ich festgestellt, die haben die Anfangsbuchstaben H, U und I. Das gibt dann ein Hui, also oben Hui, unten Pfui. Und unten Pfui wäre die Werbung. Und das oben Hui wäre, was hilfreich ist, was unterhaltsam ist oder was informativ ist. Also alles, was dem Kunden zum Beispiel hilft, mit dem Produkt besser umzugehen oder mit dem Thema, wozu man eine Schulung gemacht hat oder was auch immer, das wäre hilfreich. Alles, was das Thema unterhaltsam darstellt, also zum Beispiel, wenn es jetzt einen Dilbert-Comic zum Thema Produktivität gibt, dann kann man das auf einer Getting Things Done-Seite posten. Kann vielleicht auch noch einen kleinen Artikel oder ein Snippet dazu schreiben, dass man sagt, wenn du das so und so richtig machst, dann hast du das Problem nicht, was der Dilbert da hat, also was unterhaltsam ist und einfach irgendein Joke oder was auch immer. Und das Dritte, informativ, das heißt, zumindest jetzt in meiner Interpretation, dass derjenige, der das liest, sagt, oh, gut, dass ich das jetzt weiß, gut, dass ich diese Information erhalten habe, dass die und die Firma jetzt gerade nicht liefern kann oder gerade kein Marketing machen kann oder. Also, ich hatte gestern von einer Firma erfahren, die als man Barcamp gesponsert hat, dass sie gerade einen Insolvenzantrag gestellt haben und jetzt kein Marketing machen können und nicht sponsern können, wobei wir kein Geld hätten haben wollen, sondern nur das Essen einen Ticken günstiger. So war es halt. Also wie auch immer, eine Information. Ja? Und also hui, hilfreich, unterhaltsam, informativ, könnt ihr euch so merken, finde ich eigentlich ganz gut. Das heißt, wenn man da was postet und sagt, das ist weder hilfreich noch unterhaltsam noch informativ, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man seinen Kunden oder seine Kontakte damit belästigen will, sofern man ein Business-Ziel hat. Wenn man jetzt natürlich einfach nur intelligente Sachen auf Twitter twittert, dann kann man twittern, was man will. So, das wären jetzt mal die zwei Sachen. Jetzt muss ich mal schauen, was ist das da oben in der Ecke? Jetzt frage ich mich natürlich, in welcher Ecke. Also ich beantworte ja fast jede Frage. Das ist so ein halbes Ask Me Anything hier. Jetzt muss ich mal gucken, das ist die Maus hier, dass ich das selber sehen kann. Was ist das da oben in der Ecke? Ach, das links, meinst du, Moment, muss ich warten, bis ich mal, meinst du das hier, diesen blauen Aufkleber? Also der blaue Aufkleber ist ein Aufkleber, den ich mal geschenkt gekriegt habe von Leuten, mit denen ich Rollenspiele gemacht habe. Und da steht, walk softly and carry a fully charged phaser. Ja, also das sollte eigentlich bei jedem Red Shirt bei Star Trek auf dem Hemd stehen. Also das ist das. Moment, irgendwie kommt jetzt wieder der Virenchecker hier. Den wollen wir jetzt gerade nicht haben. So. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was irgendwas oben in der Ecke sein soll. Wahrscheinlich ist das gemeint. Und darunter, was ist darunter? Darunter ist eine Grafik von dem Hugh MacLeod und der sagt, Ah, okay, da kommt jetzt gerade noch eine Frage. Hugh MacLeod, und das ist dieses Zitat, here is to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers und so weiter. Das könnt ihr einfach mal googeln als Video, here is to the crazy ones, und dann werden dann so Mahatma Gandhi und Einstein und so eingeblendet. Gibt es noch was Besseres als Hootsuite? Ich muss zugeben, dass ich Hootsuite anfangs mal benutzt habe, dann bin ich da irgendwie an eine Grenze gestoßen. Ich glaube, inzwischen ist es wieder free oder ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach zu viele Accounts, als dass ich das for free benutzen könnte, und ich bin immer ein bisschen zögerlich, für irgendwelche Sachen Geld auszugeben, schlicht und einfach, weil ich dann in Versuchung wäre, für sehr, sehr viele Sachen $5 oder $10 im Monat auszugeben. Und nachher bin ich irgendwie allein bei 500 Euro irgendwelchem Zeug und so weiter. Also was ich eigentlich mache, ist, ich habe so eine Reihe an Kanälen, die ich regelmäßig befülle. Und die schmeiße ich mir einfach in einen Ordner in meinem Chrome oder im Firefox geht auch. Also man kann praktisch nicht nur Bookmarks auf seine Bookmark-Zeile legen, sondern man kann in der Bookmark-Zeile auch einen Ordner anlegen. Und wenn das so 10, 15 Sites sind, geht das eigentlich ganz gut. Also bei mir sind es momentan leider ein bisschen mehr Kanäle, die ich oder Sachen, die ich täglich angucken muss. Auf jeden Fall kann man dann einfach rechtsklicken und kann die alle aufmachen. Am besten in einem komplett separaten Tab, würde ich empfehlen. Also nicht da, wo man die anderen Sachen auch macht. Und dann hat man erstmal alle Kanäle auf. Und einer von diesen Sachen, die ich da aufmache, ist eine Tabelle, wo ich die Sachen drin habe, die ich posten will. Wobei, das sind vor allem die sich wiederholenden Dinge, die ich poste. Da habe ich mir gestern, heute Morgen, heute Nacht irgendwann, beziehungsweise gestern im Auto, habe ich mir da eigentlich auch noch was zu ausgedacht, wo ich gesagt habe, genau, da hatte ich eben dieses Frag den Tantau, genau, also so ein großes Vorbild für diese Sendung, Frag den Tantau, da habe ich den gehört. Und er meinte halt, man müsse doch viel mehr Zeit aufwenden, um die Sachen zu seeden, die man da so macht. Und da habe ich mir auch ausgedacht, dass ich vielleicht noch viel mehr meiner Blogposts immer mal wieder seede. Also da werde ich noch ein bisschen was ändern. Aber ich habe eben so eine Tabelle mit Sachen, die ich seeden will und wiederholen will. Also zum Beispiel auch Hinweise aufs Park im Bodensee und so. Und man kann sich das so vorstellen, das ist einmal eine Tabelle mit den Messages und dann gibt es für jeden Kanal gibt es eine Spalte. Und wenn ich es jetzt dreimal in dem Kanal geteilt habe, dann, also wenn ich es zweimal schon geteilt habe und teile es das dritte Mal, ändere ich die 2 in die 3, sortiere dann diese Posts, also einfach gesagt, nach der Frage, wie oft hast du das jetzt schon gepostet? Und auf die Art wandert es dann gleichmäßig durch alle Kanäle. Und das benutze ich statt Hootsuite. Das hat auch den Vorteil, dass ich auf jedem Kanal zum Beispiel sehe, jetzt bei LinkedIn habe ich jetzt eine Kontaktanfrage oder habe ich eine Kontaktbestätigung oder hat mir jemand eine Nachricht geschickt oder. Das heißt, ich finde da viel mehr als wenn ich jetzt Hootsuite oder sowas verwende, weil ich eben auch die Messages sehe und so weiter oder andere Dinge, die ich sehe auch den Stream und so weiter. Also einmal Hootsuite. Dann, was es natürlich auch gibt, das ist natürlich dann nur für Twitter, ist wie heißt's? Moment, ich habe mal eine Blockade. TweetDeck, genau, ja. Also tweetdeck.twitter.com benutze ich, weil ich es dann irgendwie doof ist. Am Handy geht's einigermaßen noch, am Desktop gibt's eigentlich nichts Besseres. Wenn ich eben zum Beispiel zwischen dem Barcamp-Account und meinem Personen-Account und wir haben noch ein, zwei andere Accounts in TweetDeck eingepflegt. Ich habe nicht alle meine Accounts in TweetDeck eingepflegt. Sollte ich vielleicht irgendwann mal machen, weil ich langsam auch den Überblick über meine Accounts, wenn ich natürlich irgendwie eine Domain einrichte oder so, richte ich mir auch immer einen Account ein. Da habe ich inzwischen langsam den Überblick ein bisschen verloren. Aber, oder manchmal, um mir auch einen Namen zu sichern. Also da müsste ich mal alle einpflegen. Aber TweetDeck benutze ich dann eher noch, aber eigentlich auch nur, wenn ich auf einen Kanal posten will, mit dem ich in meinem Browser nicht eingeloggt bin. Sonst wollte ich ja für jeden Twitter-Kanal, einen eigenen Browser und oder einen anonymen Tab und müsste mich manuell einloggen oder. Also das benutze ich eigentlich noch. Hootsuite kompliziert, weiß ich nicht. Ja, viel einfacher wird es halt einfach nicht gehen. Mit Hootsuite kann man halt auch Sachen timen, aber zum Beispiel kann man mit Hootsuite auch zu Xing posten, kann aber die Posts bei Xing nicht timen. Ob man jetzt dann auch weiterhin noch zu Xing posten können wird, weiß ich nicht, weil Xing ja seine API dicht macht und ich weiß nicht, ob Hootsuite zu den Firmen gehört, die es erlauben, weiter dann zu posten. Ja, ich weiß nicht, ist Hootsuite kompliziert? Schwierig. Ich glaube, ich habe gelegentlich in meiner Rotation einen Artikel zu Hootsuite drin, den nicht ich geschrieben habe, sondern die Katja Evos, Katja auf jeden Fall, Katja Zwitschert, at Katja Zwitschert. Also, die hat, glaube ich, was über Hootsuite geschrieben und hat da Tipps gegeben und so. Vielleicht hilft es, sich das mal durchzulesen oder sich halt Videos zu Hootsuite anzugucken und halt ein Feature nach dem anderen zu lernen. Das ist, denke ich, immer ein guter Tipp bei irgendwelchen Tools, dass man halt erstmal Ja, Annette sagt, sie sei blond. Das verstehe ich. Ich habe angemessenen Respekt davor. Aber wir müssen alle, ich bin dick, Sister, also wir müssen alle irgendwie unser Päckchen tragen. Vielleicht versuchst du es eben mit der manuellen Variante, dass du einfach die Sachen aufmachst, die du aufmachen willst oder vielleicht in einem bestimmten anderen Browser, in ein anderes Set eingeloggt bist. Da gibt es jetzt auch einen neuen Browser, der heißt Vivaldi. Wie viel der kann, weiß ich noch nicht, aber der soll irgendwie ganz toll sein. Und angeblich kann man Vivaldi mit seinen Philips U-Lights koppeln und die verändern dann ihr Licht passend zum Farbschema der Webseite. Gut, schön, Annette, dass ich dich amüsieren konnte. Vielleicht machen wir hier einfach online Stand-up, Sit-Down-Comedy stattdessen. Also auch danke für die Frage. Ja, haben andere vielleicht einen Vorschlag, könnt ihr ja gerne kommentieren, ob es irgendwie was Besseres als Hootsuite gibt. Es gibt halt irgendwelche super-duper Corporate Schnulli-Wulli-Sachen, also ich glaube auch von Salesforce gibt es Sachen und so weiter. Also es gibt Tools, die dann Schweinegeld kosten, die dann in der Regel auch Analytics und sowas drin haben. Aber ich glaube nicht, dass das fehlt. Hallo, Oliver Schmucker. Jetzt wollte ich eigentlich gerade so ein Wrap-up machen. Aber falls du noch eine Frage hast zu Social Media oder Produktivität oder Networking oder Barcamps, dann könntest du das hier loswerden. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier auch alle, jetzt gucke ich hier nochmal, ob ich eventuell irgendwas übersehen habe, weil irgendwann mal habe ich auch was übersehen. Nee, sieht eigentlich gut aus. Genau. Also, sofern ihr nicht noch Fragen habt, dann würde ich das jetzt hier mal abschließen und so weiter zum Abschluss bringen. Es ist immer noch irritierend, wenn man hier zwei Kameras vor sich hat und wenn ihr denkt, ich höre in die Scheu und gucke nicht in die Kamera. Das liegt daran, dass direkt vor mir hier dieses Handy ist. Das machen wir hier mal was Kreatives und filmen mit dem Handy die Kamera. Das ist der Grund, warum ich da vielleicht gelegentlich in die falsche Richtung gucke. Aber es hat sich gezeigt, dass bei Facebook Live mehr Leute zugucken als bei YouTube Live, obwohl ich da eigentlich mehr Kontakte haben sollte. Mann. Gut, also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Wochenendspurt. Trink nicht so viel, schwimmt nicht so weit raus und möge der Saft mit euch sein. Das war wie immer live, ungeschnitten und frisch von der Webcam, euer Oliver Gastner und wir sehen uns ja sicher beim Barcamp Bodensee, barcamp-bodensee.de. Bye-bye.